vertrauen, leg ihn mir jetzt in dein Hand, weil ich weiß, dass du das Beste für mich wirst. Voll Vertrauen schau ich fest auf dein Kreuz, weil ich weiß, dass du so meine Sehnsucht stößt. Dein Blut fließt für mich, dein Blut bedeckt mich, dein Blut ist die Hoffnung, die mich heute, dein Blut reinigt mich. Vertrauen, leg ich mich jetzt in dein Hand, weil ich weiß, dass du das Beste für mich wirst. Voll Vertrauen schau ich fest auf dein Kreuz, weil ich weiß, dass du so meine Sehnsucht stößt. Dein Blut ist die Hoffnung, die mich heute, dein Blut reinigt mich. Dein Blut fließt für mich, dein Blut bedeckt mich. Dein Blut ist die Kraft, die sich in mir entfaltet. Voll Glauben halt ich mich ganz fest an dich, weil ich weiß, es nicht, wie es weitergehen soll. Voll Glauben wag ich den nächsten Schritt an deiner Hand und ich darf spüren, du liebst mich voll. Dein Blut fließt für mich, dein Blut bedeckt mich, dein Blut ist die Hoffnung, sieh mich heute, dein Blut reinigt mich. Dein Blut fließt für mich, dein Blut bedeckt mich. Dein Blut ist die Kraft, die sich in mir entfaltet. Dein Blut fließt für mich, dein Blut bedeckt mich. Dein Blut ist die Hoffnung, heute dein Blut reinigt mich. Dein Blut fließt für mich, dein Blut bedeckt mich. Dein Blut ist die Kraft, die sich in mir entfaltet.